Wir kamen in guter Zeit bei unseren Zelten an und bald nach unserer Ankunft stieß das Boot ab. Wir blieben allein in der Wüste zurück. Wir schlugen zunächst den Weg zum Sabakar-See ein. Die Richtung, die wir genommen hatten, stellte sich als glücklich gewählt heraus. Nach ein paar Stunden kamen Reiter auf uns zugesprengt. Sie nahmen sich prächtig aus mit den fliegenden Mänteln und den wehenden Straußenfedern. Unter lautem Geschrei ritten sie auf uns zu. Sie brüllen! Das ist die Begrüßung dieser Leute. Wer sich dabei ängstlich zeigt, gilt als Feigling. Well, werden keine Feiglinge sein. Assalamu alaikum! Wohin wollt ihr? Maraba! Willkommen! Von welchem Stamm bist du? Vom Stamm der Haredin, der zu dem großen Volk der Schamar gehört. Wie heißt dein Scheik? Mohammed Emin. Lagert er weit von hier? Nein. Wenn ihr zu ihm wollt, werden wir euch begleiten. Dann begleitet uns. Was sagten diese Leute? Sie grüßten uns und fragten nach dem Ziel unseres Rittes. Sie werden uns zu ihrem Scheik bringen. Er heißt Mohammed Emin. Und ist der Anführer der Haredin. Tapfere Leute? Diese Leute nennen sich alle tapfer. Sie sind es auch bis zu einem gewissen Grad. Kein Wunder. Arbeiten muss allein die Frau. Der Mann tut nichts als reiten, kämpfen, rauben, klatschen und faulenzen. Oh, schönes Leben. Wonderful. Möchte auch Scheik sein. Wir befanden uns jetzt inmitten einer nach Tausenden zählenden Herde von Schafen und Kamelen. Soweit das Auge reichte, rechts und links von uns, vor und hinter uns, wogte ein Meer von grasenden und wandernden Tieren. Wir sahen lange Reihen von Ochsen und Eseln, beladen mit schwarzen Zelten, bunten Teppichen, ungeheuren Kesseln und allerlei Sachen. Unsere Führer ritten uns voran, bis wir endlich ein besonders großes Zelt erblickten, vor dem viele Lanzen in der Erde steckten, die Behausung des Scheiks. Unsere Begleiter sprangen ab und traten ein. Nur wenige Augenblicke später erschienen sie in Begleitung eines ehrwürdigen Greises wieder. Dieser Mann hatte die Gestalt und das Äußere eines echten Patriarchen. Der schneeweiße Bart hing ihm bis über die Brust herab. Sein dunkles Auge musterte uns nicht gerade einladend und freundlich. Er hob die Hand zum Herzen und grüßte. Salam. Aleikum. Bist du ein Muslim oder ein Giaur? Seit wann empfängt ein Sohn des edlen Stammes der Schamar seine Gäste mit einer solchen Frage? Allah möge es dir verzeihen, dass du deine Gäste wie ein türkischer Polizist begrüßt. Dem Schamar und dem Haredin ist jeder willkommen. Nur der Lügner und Verräter nicht. Wen meinst du damit? Deinen Begleiter da mit seinen zwei Dienern. Sie kommen aus dem Ausland, um den Pascha gegen die Söhne der Wüste aufzuhetzen. Wozu braucht die Königin von England einen Konsul in Mosul? Diese drei Männer gehören nicht zum Konsulat. Wir sind Reisende und begehren von dir nichts weiter als einen Schluck Wasser für uns und einige Datteln für unsere Pferde. Wenn ihr nicht zum Konsulat gehört, sollt ihr haben, was ihr wünscht. Tretet ein und seid mir willkommen. Während des kargen Mahls musterte er uns mit finsterem Auge, ohne ein Wort zu sprechen. Er musste triftige Gründe haben, Fremden zu misstrauen. Und ich sah es ihm an, dass er neugierig war, Näheres über uns zu erfahren. Lindsay schaute sich im Zelt um und fragte mich: Böse, isn't so? Nicht sehr freundlich. Sieht so aus, als wollte er uns fressen. Was sagte er? Der Scheik begrüßte uns als Ungläubige. Wir sind noch nicht seine Gäste. Nicht seine Gäste? Nein, wir müssen uns vorsehen. Wir essen doch und trinken bei ihm. Sir David, Mohammed Emin gibt uns das Brot nicht mit eigener Hand. Und Salz gar nicht. Ja, und? Er sieht, dass ihr ein Engländer seid und die Englishmen scheint er zu hassen. Weshalb? Weiß ich nicht. Emin fragen? Das geht nicht. Das wäre unhöflich. Wir werden es aber sicher noch erfahren. Scheik sehr stumm. Nur böse schauen. Halb verbrannter Gerstenkuchen, ne? Kamelmilch besser. Mohammed Emin, Du hast uns Speise und Trank gegeben. Wir danken dir und werden deine Gastfreundschaft rühmen, überall, wohin wir kommen. Lebe wohl. Allah segne dich und die Deinen. Warum wollt ihr mich schon verlassen? Bleibt hier und ruht euch aus. Wir werden gehen, denn die Sonne deiner Gnade leuchtet nicht über uns. Ihr seid dennoch sicher hier in meinem Zelt. Wir werden gehen. Du sollst frei sein. Diese Ungläubigen aber, die dich begleiten, sollen die Kopfsteuer zahlen, bevor sie fortgehen. Sie werden nicht bezahlen, denn sie stehen unter meinem Schutz. Sie brauchen deinen Schutz nicht, denn sie stehen unter dem Schutz ihres Konsuls, den Allah verderben möge. Ist er dein Feind? Der Konsul ist mein Feind. Er hat den Pascha überredet, meinen Sohn gefangen zu nehmen. Der Pascha hat die Stämme der Obeide, die Abu Hamed und die Jowari gegen mich aufgehetzt, meine Herden zu rauben. Und jetzt wollen sie sich vereinigen, um mich und meinen ganzen Stamm zu vernichten. So rufe die anderen Stämme der Schamar zu Hilfe. Die können nicht kommen. Denn der Pascha hat ein Heer versammelt, um ihre Weideplätze am Sinjar mit Krieg zu überziehen. Ich bin auf mich selbst angewiesen. Allah möge uns beschützen. Was sagte Scheik? Der englische Konsul hat den Pascha von Mossul überredet, Mohammed Emins Sohn gefangen zu nehmen. Der Pascha hat dann andere Stämme aufgewiegelt, die seinen Stamm vernichten sollen. Was tun wir jetzt? Auf der Hut sein.